dem Wein. Sie wandern mit fröhlichem Tritt, das Glück ihrer Jugend geht mit. Im schattigen Gärtchen wird Rast gemacht, und über den Sommer schmeckt der Nacht das Gold in den Weinen. Willst du ein Deutscher sein, freu dich am deutschen Wein. Küss nur in deutschem Gaun schöne deutsche Braun. Willst du ein Deutscher sein, ehre den deutschen Rhein. Denk dran, beim goldenen Wein, die herrlichste Heimat ist der Heimat. Denk dran, beim goldenen Wein, die herrlichste Heimat ist dein. Wirst du ein Deutscher sein, ehre den deutschen Rhein. Denk dran beim goldenen Wein, die herrlichste Heimat ist dein.